Hallöchen ihr da draußen, herzlich willkommen beim Münsterland Podcast. Hier ist die Sasa, auch unterwegs unter Fidelis Amica. Ich habe heute eine Terminankündigung für euch. Auf unserem letzten Regionalstammtisch in Münster haben wir uns überlegt, am 6.1. in Steinfurt allen Kandidatinnen und Kandidaten für die Landesliste Nordrhein-Westfalen zur Bundestagswahl 2013 die Möglichkeit zu bieten, sich vorzustellen. Ebenso sollen die Anwesenden die Möglichkeit bekommen, die Kandidaten zu befragen. Böse Zungen sprechen hier auch vom berühmt-berüchtigten Kandidatengrillen. Eingeladen sind somit alle Kandidaten, die sich berufen fühlen, sich der fragenden Meute zu stellen und natürlich auch alle Interessierte. Kommt also am 6.1.2013 um 14 Uhr ins Litfaß an der Lehrerstraße 3 in Steinfurt. Beamer, Leinwand und WLAN werden vor Ort zur Verfügung stehen. Der Bahnhof ist nur ca. 10 Minuten Fußweg vom Litfaß entfernt. Solltet ihr mit dem Auto anreisen, ist das auch kein Thema. Ihr findet direkt vorm Litfaß ausreichend Parkmöglichkeiten. Wir Münsterland-Piraten freuen uns auf euer zahlreiches Erscheinen. Bis dahin!